Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Miau. Das Schaumbad. Miau. Katzenwäsche. Herzlich willkommen zur Schaumbad Katzenwäsche. Der Podcast und das Mini-Format, das mehr Zuhörer hat als Journalisten in China im Knast sitzen. Hallo Peter. Hi. Noch mehr Zuhörer als Journalisten in China im Knast sitzen. Wie viele sind das? Hast du da Zahlen? Nee, ich weiß nur, die meisten Journalisten sind in China inhaftiert. Und wir haben ja die meisten Zuhörer, deswegen hat das irgendwie gepasst. Ja, also es sind wahrscheinlich so 400.000. Ja, wahrscheinlich. Ungefähr. Ja, ich hatte das nur gelesen und da war keine richtige Zahl, weil tatsächlich eine Bloggerin aus Wuhan tatsächlich seit März schon im Bau sitzt, weil sie tatsächlich über so schreckliche Missstände, die gar nicht so schrecklich waren, aber dem Regime nicht gefallen haben, wie überfüllte Krankenhäuser und zu lange Wartezeiten oder Leute, die mit Corona nicht richtig behandelt wurden, dafür wurde sie halt dann sofort in den Bau geschickt. Ja, von der habe ich auch gehört. Ja, ja. Arme Frau. Und ich sollte man mal den Querdenkern auch sagen, so, ihr habt hier alle Freiheiten. Ja, die sollte man mal ins Gefängnis alle stecken und hinrichten lassen. Ja, das wäre wenigstens der Beweis für ihre Theorie. Vielleicht könnte man das ihnen auch einfach anbieten, dass wir sie mal alle verhaften. Und hinrichten. Nein, wir richten niemanden hin. Nein, so, um Gottes so hart sind wir nicht drauf. Aber ein schöner Einstieg. Ja. Ein schöner Einstieg in unsere zwischen den Jahren Folgen. Ja, was auf jeden Fall stimmt, wir haben mehr Hörer als Journalisten getötet wurden letztes Jahr. Also, weil sie Journalisten sind. Es sind, glaube ich, okay. 40, 50 Leute wurden oder 400? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sterben doch mehr Journalisten im Jahr, als einem lieb ist. An ihrem Beruf sterben die. Also, so sterben die auch wahrscheinlich. An Corona so ein Prozent. An Verkehrsunfällen. Wenn sie sich an einem Stück Papier schneiden. Aber auch, weil sie Journalisten sind, werden sie hingerichtet weltweit. Da wäre doch ein schöner Moment auch um 2020. Wir gehen auf unseren Balkon und klatschen für Journalisten. Das hilft den Leuten ja sehr. Man kann ja sonst nichts tun, außer auf dem Balkon klatschen. Ey, ich hab dieses Jahr bestimmt 20.000 Euro Steuern bezahlt und für mich klatscht keiner. Und von den Steuern werden irgendwelche Pfleger bezahlt und Pflegerinnen. So, genau. Und für mich klatscht keiner. Deshalb habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr keine Steuern mehr zu zahlen, weil ich sehe es nicht mehr ein. Das ist doch gut. Und du hast geklatscht, weißt du, und dann trotzdem noch Steuern zahlen. Ja, genau. Und für mich hat keiner geklatscht, deshalb bin ich so sauer. Genau. Die Blase Deutschland haben wir schön in unserem Rollenspiel gerade gemacht. Finde ich toll. Gefällt mir. Die Blase Deutschland? Ach so. Das war eine sehr deutsche Argumentation, die du da gebracht hast. Ich kann mir so einen alten Mann auf der Straße richtig vorstellen, der das erzählt und tatsächlich auch ernst meint. Dass keiner für ihn klatscht, weil er Steuern zahlt. Ja. So, ich unterstütze sie doch schon und ich will jetzt auch mal meinen Applaus haben. Ich bin auch toll. Ja, und dann wird er angefeindet und dann sagt er, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Genau. Ja. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen und sagen dürfinnen. Das würde er dann sagen wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich. Ja. Ich habe mir gerade mal ein Mixery aufgemacht. Ich habe mich an letztes Jahr erinnert, als wir noch gemeinsam in einem Raum saßen und Schuss gemeinsam getrunken haben. Also Malzbier mit Bier. Oh, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und da habe ich mir jetzt eine Dose Mixery, weil das auch ein Biermischgetränk ist. Einfach nur um in unsere Rollen 2019, wo wir noch gesagt haben, oh, wie wird 2020? Das ist so eine, wir sind in der melancholischen Zeit. Unsere Folge kommt am 30. raus. Die Leute sind jetzt richtig melancholisch. Ja. Da muss man auch zurückblicken auf 2019 und welche Hoffnungen man für 2020 hatte. Total, ja. Aber wir haben es ja exakt so vorausgesagt damals, Ende 2019. Oder? Exakt so. Ich kann mich nicht mehr gut erinnern, aber schon ungefähr exakt so. Ja, außer Tommy Gottschalk, der hat überlebt. Mhm. Das macht mich auch froh. Ja. Das bringt mich auch tatsächlich, wenn wir jetzt so die letzte Zeit Revue passieren lassen wollen, Weihnachten war eigentlich nur Fernsehgucken tatsächlich und Essen, finde ich. Deswegen, sonst haben wir immer noch erzählt, was man so an Weihnachten erlebt hat. Da war wenig. Ich habe alle Stopp langsam gesehen. Sehr gut, sehr gut. Danke. Und dann habe ich überlegt, was war denn was war wirklich ein trauriges Ereignis, was uns auch persönlich betrifft, 2020. Und ich wäre dafür, dass wir eine Schweigeminute tatsächlich einlegen, weil vor Corona ist noch was passiert, was uns beide wirklich tief getroffen haben hat und weiter haben sollte. Und zwar Anfang März, wir sind gerne immer mit Ingo Zamperoni dahin gegangen, wenn er in Stuttgart war, zu Besuch. Und zwar Vapiano ist pleite gegangen. Oh ja, stimmt. Ja, unser Lieblingsitaliener. Da, wo man nicht alles an den Tisch bekommt, sondern wo Pizza anders behandelt wird als Nudeln und eine eigene Theke bekommt. Und von daher würde ich vorschlagen, weil wir ja so große, wir waren ja wirklich die weltgrößten Vapiano-Fans. Wir haben ja nichts anderes gegessen. Wir waren die größten Fans, ja. Ja. Also wenn Vapiano anderes Zeug angeboten hätte, hätten wir da gegessen. Aber so haben wir uns eigentlich nur von Nudeln und Pizza bis zum März ernährt. Und deswegen wäre ich dafür, dass wir eine Schweigeminute für Vapiano in diesem Podcast einlegen. Echt? Eine ganze Minute jetzt? Ja, ja, eine Schweigeminute. Okay, jetzt ja. Schon? Oder ich zähle? Na, jetzt, ja. Ab jetzt. Nee, eine angemessene Schweigeminute, die Vapiano angemessen ist. Du sagst jetzt und ich sag dann, wann sie vorbei ist. Also, und auch ZuhörerInnen, alle mitmachen bitte. Alles klar. Okay, du sagst jetzt, ich sag, wann vorbei ist. Okay, ich sage das Wort jetzt. Okay, dann können wir jetzt auch schon weitermachen. Das Essen war ja auch immer nur so schnell hingerotzt. Also war eine schöne Schweigeminute für Vapiano. Das war bestimmt 1,5. Ja. Eine Schweigesekunde eher. Eine Schweigesekunde. Genau. Aber das Vapiano war ja auch, genau, war ja Fast Food. Deshalb gibt es auch Fast Moment of Silence. Genau, man hätte noch so ein, aber wir telefonieren ja über Handy, deswegen ging nicht, sonst hätte man noch eine Vibration anmachen können. Die Pizza ist fertig, weißt du? Oh ja. Da hat man doch immer so Bimmeldinger bekommen. Oh ja, das war toll. Also ich war schon satt und meine Begleitung hat noch vor ihrem Pizza-Pieper gesessen. Weil ich hatte Nudeln, ja. Ingo hat immer eine Pizza genommen und wir hatten uns schon die Nudeln reingeschraubt, waren schon beim Nachtisch, beim zweiten Nachtisch und Ingos Pizza war immer noch nicht da. Dann hat Ingo mit seiner Tagesthemenstimme gesagt, oh, meine Pizza ist fertig. Oh, das waren noch Zeiten, du. Ja. Februar 2020. Ingo haben wir auch seitdem nicht mehr gesehen. Der hängt, glaube ich, auch in Hamburg rum, ja. Ingo Zamperoni. Gruß. Grüße. Gruß, Galligrü. Galligrü an Ingo. Er ist ja auch regelmäßiger Hörer vom Schaumbad. Voll, klar. Unfan der Katzenwäsche. Er hat gesagt, tolles neues Format. Hat er mir eine WhatsApp geschickt. Findet er besser als normales Schaumbad. Und dann habe ich gesagt, ich finde Tagesthemen auch besser als die Tagesschau. Ja, und ich weiß nicht ganz, weil er hat mir eine Sprachnachricht geschickt und ich hasse ja Sprachnachrichten, deswegen habe ich nur die ersten 5 Sekunden gehört. Ja, ich hasse alles, was man aufzeichnet auf und dann ins Internet tut. Sprache. Das, genau, und nur Sprache, also nur Ton ja. Als Format kannst du vergessen. Absolute Katastrophe. Ja. Das wird sich auch nie durchsetzen und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sowas hören möchte, wo nur Leute reden. Nee. Hey, ja. Wenn's, du kennst den Film, wie heißt der? Moment, ich am Hänger. Täglich grüßt das Murmeltier. Den kenne ich sehr gut, ja. Habe ich ja in einem meiner Bücher, erzähle ich den auch nach. Ja, stimmt. Klar, kennst du den. Wenn du dir so einen Tag aussuchen dürftest, dieses Jahr 2020, darfst dir einen von diesen 365 Tagen wählen oder 363, die wir bis jetzt hinter uns haben. Den darfst du oder musst du immer wieder erleben. Welcher wär's? Also er wäre definitiv vor der Pandemie. Mhm. Und da waren noch okaye Tage. Das grenzt dann ein auf so 70 Tage ungefähr? Ja, sogar weniger wahrscheinlich. Ja, sowas. Nee, 1. Januar bis Mitte März. So. Du, ich habe ja tatsächlich mich akademisch fortgebildet. Da hatte ich einen ganz, ganz guten Tag, den ich feiern konnte. Aber dann müsste ich mich immer wieder auf die Situation vorbereiten. Ah, als du diese Klausur bestanden hast. Oh. Als ich diese Klausur bestanden habe und dann auf einmal 2 Buchstaben mehr vor meinem Namen hatte. Genau. Aber dann müsste ich ja auch diese Prüfung wieder machen. Von daher, aber ich wäre ja routiniert. Also rein theoretisch wäre ich wahrscheinlich dann so gelangweilt, dass ich sie versieben würde am 28. Tag. Und wir haben tatsächlich ein Konzert mit unserer Band gespielt, wo viele nette andere Bands waren. Und der Abend war ganz knapp vor der Pandemie, aber sehr gut. Und da war aber noch so nach dem Motto, da wird dann 3 Wochen wahrscheinlich Probleme machen ab nächsten Wochenende. Da war auch noch so eine Zuversicht. Den würde ich auch nochmal neu erleben. Okay. Und im Prinzip kann man auch so einen Corona-Tag nehmen, wo man einfach im Ferienhaus sitzt und den ganzen Tag liest und am Abend, am frühen Abend sein Urlaubsbierchen aufmacht und den Grill anschmeißt. Ja, der Tag gibt ja auch ganz okaye Tage. Genau, ne? Das Ding ist, so ein Tag, den du immer wieder erlebst, der hat ja theoretisch unendlich Möglichkeiten. Eben, ja. Du darfst nur nicht so eingeschränkt sein. Genau, es sollte halt gerade kein Corona sein oder so. Ja. Obwohl, wenn du Bock auf Schwimmen hast hauptsächlich, dann kannst du dir auch einen im August raussuchen. Da konnte man noch im August und draußen sein. August war ja auch ein ganz brauchbarer Monat. Auch pandemiemäßig. Da durfte man sich ja auch über die Welt bewegen, glaube ich. Ja. Und schwimmen. Aber das ist tatsächlich ein gutes Gedankenexperiment, denn ich habe ja am Anfang des Jahres auch noch auf den Kanaren rumgehangen. Hm. Das machen wir Schriftsteller ja so. Wir ziehen uns für mehrere Monate auf die Kanaren zurück und denken nach. Und da würde ich aber dann tatsächlich dagegen sein, mich für so einen Tag zu entscheiden, weil die Personen, mit denen du musst ja immer den gleichen Tag erleben. Und wenn du den jetzt in deinem gewohnten Umfeld erlebst, kannst du dich ja auch mit anderen Leuten treffen. Du musst den ja nicht gleich gestalten. So wie Phil Connors, der ist ja auch in einem anderen Ort gefangen mit den gleichen Leuten. Ja. Und deswegen, wenn du den vor Ort, da wo du zu Hause bist, gestalten kannst, kannst du dich ja auch immer mit anderen Leuten treffen. Genau, halt der ist halt im Film ist es ja das vorgegeben. Also und der ist da gefangen, wegen dem Schneesturm kann er aus diesem Kaff nicht raus. Genau. Und ja, so könnte man das mit der Pandemie machen. Irgend so ein Dezembertag, so mit 20 Uhr Ausgangssperre oder so, das wäre, glaube ich, der deprimierendste Setup für diese Geschichte. Ja, aber rein theoretisch, wenn du den Tag immer wieder erlebst, dann ist ja die Frage, kannst du dich dann mit Corona anstecken? Weil Phil Connors bringt sich ja auch in dem Film um und wacht morgens wieder auf. Ja gut, du kannst dich anstecken, wachst am nächsten Morgen aber wieder auf ohne Corona, oder? Genau, also wärst du wahrscheinlich voll der Regelbrecher dann in dieser Zeit. Und alle würden denken, oh Gott, was ist denn mit dem los? Und dann immer so, ich wach morgen wieder auf und dann ist wieder der gleiche Tag. Und dann so, oh Gott, er ist ganz verrückt. Oh, das ist so ein Murmeltier-Typ. Ja. Oh nee. Oh nee. Ich hasse die. Die benehmen sich immer wie die letzten Deppen, meistens. Meistens. Und ganz am Schluss wie der beste Mensch der Welt und dann hört alles auf. Genau. Er wurde geläutert durch, genau. Durch die ewigen Wiederholungen. Würdest du auch so Sachen machen wie Klavier lernen? Oder Chinesisch. Ja, das ist ja die Frage. Der Film zeichnet ja eine Entwicklung. Ich finde gut, dass mir und täglich grüßt das Murmeltier, weil für viele Leute, glaube ich, auch viele Tage in diesem Jahr wie und täglich grüßt das Murmeltier waren. Finde ich gut, dass wir den mal so ein bisschen reflektieren. Ja. Er macht ja auch eine Entwicklung durch. Am Anfang ist er ja total genervt. Dann macht er erstmal alles fiese, was er tun will. Wird dann ein bisschen draufgängerig und nutzt dann gegen Ende seine Zeit, um auch Sachen neu zu lernen. Ich glaube, so eine natürliche Entwicklung würde man natürlich auch durchmachen. Klar. Also ich würde erstmal, wenn ich merke, oh, gar keine Konsequenzen, also ein, zwei Tage über die Stränge schlagen würde ich definitiv. Du hast ja auch keinen Kater. Ja, komplett. Morgen. Ich würde komplett durchdrehen, mindestens ein Jahrzehnt oder so. Und dann würde man beim Stuttgarter Westen morgen genau, schon hören. Genau. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch langweilig, dieses komplett durchdrehen. Mal gucken. Ich denke aber eh nicht, dass es passieren wird. Nee, ich halte es auch für haltet eher für unwahrscheinlich. Ja. Aber man soll nichts mehr ausschließen. Man darf gar nichts mehr ausschließen. Ja. Du, ich hab noch eine schöne Sache, die mir eben aufgefallen ist, ja. Weil ich habe so eine Pfanne gemacht, so eine Gemüsepfanne mit Tomatensoße drin und auch so Sojageschnetzeltem. Weil wir machen das ja so, wir guten Menschen. Das klingt jedenfalls lecker. Wollte ich da so eine gewisse Würzigkeit reinbringen und habe wieder gemerkt, wie sehr ich Kochbier liebe. Ah, einen für dich, einen für die Pfanne. Einen für dich, genau, einen für die Pfanne. Genau, gibt eigentlich nichts Schöneres. Das ist Bier trinken mit richtig gutem Gewissen, weil du kannst nicht die ganze Flasche in das Menü schütten. Ja. Also machst du dir einfach dieses Bier zum Kochen auf. Mhm. Aber trink's auch während des Kochens, was ich sonst eigentlich nicht tue und genieße das dann immer voll. Ja. Und dachte so, man muss eigentlich viel mehr Gerichte mit Alkohol machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, was glaubst du, warum ich mir... Schnapsauflauf oder ein Coq en Vin. Was glaubst du, warum ich, oder wenn nur ich mir morgens schnibbel ich meine Bananen, schmeiß es dann in meinen Joghurt und dazu eine schöne Flasche Rotwein, jeden Morgen. Ein Kochwein genau. sozusagen. Genau. Und aber das ist ja eher ein Schnibbelwein. Nee, der kommt dann auch schön rein in den Joghurt. Bananen, Naturjoghurt und Rotwein aus Frankreich oder Italien oder Spanien, eins dieser drei Länder. Eins dieser Länder, die Andi Möller Italien nennt. Genau, die haben nämlich den besten Rotwein. Der beschissenste, was ist der beschissenste Rotwein Europas? Wahrscheinlich der Trollinger. Ja, Württemberger. Aus Baden-Württemberg. Wein aus Württemberg, also Rotwein aus Württemberg ist wirklich absolute Scheiße. Kleine Anekdote, ich war tatsächlich mal im württembergischen Weinmuseum. Ich sag nicht, wo es liegt, aber ich glaube, es gibt nur eins, aber ich will die ja nicht diffamieren. Ich denke in Württemberg. In Württemberg, ja, das liegt nahe Stuttgart. Hm. So viel kann man sagen. Und da war ich auf einem Betriebsausflug und tatsächlich hatten wir da eine Weinführung, also wo wir so die württembergische Weine erklärt bekommen haben. Und in Württemberg wird ja hauptsächlich Trollinger angebaut. Ja, Trollinger mit Lemberger. Und derjenige, der die Führung gemacht hat, hat auch gesagt, also der Trollinger an sich ist schwierig. Und wenn Sie mich jetzt so fragen würden, also privat, er ist auch der schlimmste Wein. Sagt derjenige, der in dem Weinbaumuseum, wo tatsächlich Wein angebaut wird. Ich glaube, Trollinger ist tatsächlich eher Tradition als Geschmack. Ja, es ist halt einfach. Oh, das ist eigentlich auch ein schönes Flaschenetikett für Baden-Württemberg, wenn man Trollinger verkauft. Einfach Tradition statt Geschmack. Ja, ist ein schwieriger Wein und privat würde ich ihn nicht trinken. So in Anführungszeichen. Ist ein schwieriger Wein. Privat würde ich ihn nicht trinken. Ja, das ist ein gutes Qualitätssiegel. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich auf dem europäischen Kontinent keinen schlechteren Rotwein. Obwohl ich gar nicht into Wein bin, weiß ich sogar, dass der Trollinger schwierig ist. Aber wahrscheinlich treten wir jetzt total vielen Schwaben. Ja, viele mögen den ja tatsächlich. Die gerne in Besen gehen und sich einen Trollinger reinzapfen. Dürft ihr weiter tun. Also das ist auch... Das ist vollkommen okay. Das sollte man auch nach 2020 nochmal gelernt absolut, haben. Absolut, absolut. Man darf unterschiedlicher Meinung sein und kann sich trotzdem vertragen. Also genau, in dem Fall, ich bin ja gegen Meinung, ich bin ja für eine Welt, eine Postmeinungswelt. Aber in dem Fall ist Meinung okay, weil es Geschmacksgeschichte ist. Und ich mag halt diese Trollinger Grütze nicht. Aber wenn ihr es mögt, dann seid ihr immer noch, Menschen. Ihr seid immer noch Mensch. Ihr bleibt Menschen. Ihr bleibt Menschen. Ihr könnt euch sogar noch Person nennen. Aber ich will mit euch widerlichen Scheißleuten nichts zu tun haben. Auch das darfst du sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das unbedingt dich so weiterbringt, aber auch das ist okay. Ja. Sollen wir für 2021 hatten wir schon sehr viele Mottos, aber vielleicht ist das auch das Ja, das ist okay. Motten heißt es. Vielleicht. Motten, Entschuldigung, korrekter Plural, der hässliche Plural, ja. Motten. Also wir hatten ja schon viele Motten für 2021, von egal bis fürchterlich unangenehm, aber ich glaube, vielleicht wird das auch einfach das Jahr des okay. Also so alles ist okay, Corona ist noch ein bisschen da, wir sind wahrscheinlich hoffentlich dann Trump los, aber es gibt noch immer Johnson, Bolsonaro, oh Gott, die Liste ist so lang. Orban. Trollinger gibt es auch noch nächstes Jahr. Trollinger gibt es auch noch weiterhin. Oh, die Pisspartei ist da. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf 2021. Ja, vielleicht ist es doch nicht okay. Aber Trump ist weg. Und Biden ist ja auch so okay. Also der ist ja auch kein Traumpräsident. So. Ja, also er ist halt nicht Trump. Er ist nicht Trump, deswegen ist okay. Ja. Vielleicht auch, naja. Ich dachte mir, das Jahr des Sonderns. Das ist sehr vage. Ja, das Sondern. Ach so. Aber so nach dem Motto, das ist jetzt alles schlecht, sondern oder aussondern. Das macht keinen Sinn. Aber nee. Es ist ein Wort, das einfach wenig Inhalt hat. Okay, nehmen wir. Des Sonderns, ja? Ja. Okay, gut. Du, ich habe noch ein kleines Spielchen für dich. Und habe tatsächlich noch eine gute Nachricht aus 2020, weil ich glaube, eine Gruppe von Menschen ist ausgestorben, tatsächlich. Eine ganze Gruppe Menschen? Ja, tatsächlich, weil die nicht mehr ihre bescheuerten YouTube-Videos drehen können und auch keine Seminare mehr geben können. Okay, und ich muss raten, wer das sein soll? Nee, ich habe dann nachher noch ein Spiel, aber du könntest mal raten. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Ich sag mal, es gibt vor allen Dingen Amerikaner fahren diese Art von Autos. SUV. Da ist hinten. Nee, da ist hinten die Ladefläche offen. Ah, Pickup Truck. Pickup Artist. Genau. Genau, Pickup Artist. Pickup Artist. Ich glaube, die sind 2020 hoffentlich ausgestorben. Diese Typen, die. Ich glaube auch. Ja, also das ist ja nicht mal Catcalling, sondern das ist ja noch perfider. Und auch, glaube ich, nie so von Erfolg gesäumt, wie sie wirklich tun. Aber dieses ekelhafte Anmachen von Frauen auf der Straße und sich dann noch geil fühlen, hat dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr so gut funktioniert. Also sie konnten auf jeden Fall nicht mehr diese Videos machen. Ja, weiß nicht, habe ich vorher nie gesehen. Hast du das dir mal angeguckt? Nee, ich habe das immer nur über aufbereitete Quellen gesehen, okay, die wirklich eklig sind. Und gab auch mal tatsächlich eine Folge, wo Olli Schulz, ich glaube, als hier Joko und Klaas noch beim ZDF waren, mit einem Pickup-Artist gemeinsam einen Tag verbringen musste. Oh Gott. Und das war auch fürchterlich unangenehm. Also der Typ war auch fürchterlich unangenehm. Und deswegen glaube ich einfach, also 2020 hat wenigstens Pickup-Artists aussterben lassen. Ja, oder die hatten halt ein trockenes Jahr so, also, und sind dann doppelt so aktiv, wenn diese Impfungen oder weiß nicht, wenn die Pandemie halt vorbei ist. Ah, glaube ich nicht. Vielleicht, der ganze Scheiß, den wir jetzt nicht mehr haben, was wir gut finden, was durch die Pandemie weg ist, wie Händeschütteln, Pickup-Artists, neben Menschen sitzen in Bahnen und so weiter, vielleicht wird es einfach. Und Leute, die einen umarmen, obwohl man sie noch nie getroffen hat, aber weil man gemeinsame Bekannte hat. Oh ja, so einer bin ich. Ja. Die machen es dann doppelt so viel. Du bist so einer? Ich bin ein crazy Umarmer gewesen früher. Jeden Depp habe ich umarmt. Ja, das habe ich auch häufig beobachtet. Fällt mir gerade ein, das ist für mich ja wie Trollinger. Also ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Warte, Peter. Ja, komm, das Jahr machen wir noch voll. Und dann trennen wir uns für immer. Genau. Das ist die vorletzte Schaumbad-Folge, so viel sage ich schon mal. Genau. Rahmen machen, sehr gut. Ja, finde ich gut. Was hast du, Weihnachten war ja, das müssen wir das noch nachbesprechen? Achso, ich möchte noch kurz über Pickup. Oh, Entschuldigung. Weil ich habe noch ein kleine Gewissensfrage für dich. Ach ja, richtig, das Spiel. Genau, das Spiel. Und zwar, würdest du eher mit einem Pickup-Artist einen Tag vor H&M verbringen oder mit einem Corona-Leugner auf eine Querdenker-Demo gehen? Oh, dann nehme ich den Pickup-Artist. Würde ich auch machen, tatsächlich, obwohl ich die Menschen wirklich fürchterlich unangenehm und richtig scheiße finde. Aber so eine Querdenker-Demo, da hat man auch Angst, sich anzustecken. Ja, genau, allein aus. Der Pickup-Artist hat nur einen Vorteil, man kann sich an Pickup-Artist sein nicht infizieren. Ja, nicht direkt, ja. Da muss man halt einfach dumm sein. Ja, das wäre ja nur eine Person dann, mit der ist ja okay und dann hältst du Abstand und so weiter, aber auf so einer Scheiß-Demo. Genau. Und vor allen Dingen, also wenn man sich mit Dummheit infizieren könnte, wäre die Wahrscheinlichkeit, mit Dummheit sich auf einer Querdenker-Demo zu infizieren, auch relativ hoch. Ja, genau. Also genau, damit sage ich, dass die Leute dumm sind. Ja, die sind halt unschlau. Ja, einfach nur dumm. Nee, eigentlich ist es ja das Gleiche. Pickup-Artists sind scheiße. Corona-Demo-Besucher sind auch nicht so der Hit. Nur außer man demonstriert gegen Corona. das ist dann cool. Corona kriegt davon nichts mit. Das ist eher kontraproduktiv, aber das finde ich okay. Gegen diesen mexikanischen Bierbrauer, gegen den sollte man mal demonstrieren. Die Arbeitsverhältnisse sind richtig scheiße. Ja, ich weiß nicht, wie die Arbeitsverhältnisse da sind, genau. Wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Ich meine, es ist Mexiko. Stimmt, aber die können wenigstens, die machen lange Mittagspausen. Also wenn der Mexikaner eins kann, dann lange Mittagspausen. Ja. Mexiko ist, was die Mittagspause betrifft, das Kanada der Mittagspause. Mexiko ist das Kanada der Mittagspause. Ja, ist vielleicht ein rassistischer Stereotyp so, aber auch witzig. Du, ich arbeite ja auch als rassistischer Stereotyp. Als rassistischer Stereotyp und als deutscher Roboter. Nein, Quatsch, mit Spaniern zusammen manchmal. Was ja die Mexikaner Europas sind. Die Mexikaner Europas sind. Und wenn die bei einer Sache nicht beleidigt wären, dann wäre es, dass sie ihre Mittagspause brauchen. Also die sind wirklich fürchterlich müde, wenn sie die nicht bekommen. Ja, das ist der. Die machen gerne Mittagspause und da sind sie auch, das finden sie gar nicht schlimm, sondern gut. Und sie hassen es, vor 7 Uhr abends zu essen. Also vor 8 Uhr ist schon schlimm genug. Stimmt, aber ja. Aber um 9 Uhr ist besser. Und beide Stereotype treffen zu und machen ihnen auch gar nichts aus. Genau, das ist ja das auch genauso, wie wenn du als Deutscher, wenn du pünktlich kommst, ja. Tatsächlich mit dem Stereotyp begrüßt wirst und dann denkst du halt so, ja, das stimmt halt auch. Genau, das ist ja eigentlich also, auch ein Kompliment. Also eine schöne Mittagsschlafkultur, Mittagspausenkultur ist was Gutes eigentlich. Ich bin neidisch drauf, ja. Genau. Ich bin wirklich neidisch drauf. Und wir machen uns drüber lustig oder der Kartoffelmann, Frau macht sich drüber lustig, weil wir neidisch sind einfach nur. Genau, ja. Wie sich andersrum wird sich über die Pünktlichkeit der Kartoffeln lustig gemacht, die aber an sich, wenn du es ganz nach objektiven Maßstäben bewertest, ist Pünktlichkeit eigentlich was Gutes. Vielleicht ist es unsympathisch und so weiter, aber es ist eigentlich nichts Schlechtes dran, wenn man verlässlich ist. Ich mag auch Pünktlichkeit, ja. Obwohl ich, gerade wo du gesagt hast, wäre eigentlich ein schöner Filmtitel oder auch ein Buchtitel, Die Pünktlichkeit der Kartoffel. Da kann alles passieren in dem ja. Film. Kann so eine Stereotypen-Witzkomödie mit Bastian Schweinsteiger, nee, wie heißt er? Matthias Schweighöfer. Bastian Schweinsteiger wäre noch viel besser. Bastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer spielen zusammen in Die Kartoffel der Pünktlichkeit. Zwei pünktliche Deutsche. Zwei pünktliche Kartoffeln tanken, super. Guter Film. Wäre aber auch ein schöner Pixar-Disney-Film, Animationsfilm für die ganze Familie, ja. Die Pünktlichkeit der Kartoffel. Und dann ist halt wirklich... Ja, mit so einer animierten Kartoffel. Genau, die hat aber ganz viele Augen. Mit einer richtigen Kartoffel. Ja, die hat aber ganz viele Augen. Ja. Kartoffeln haben ja viele Augen. Ja, diese Knubbel. Das gefällt mir, ja. Aber ich würde mir eher den Film mit Bastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer. Ja, Bastian Schweinsteiger würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Zwei pünktliche Kartoffeln tanken super. So ein Roadmovie. Boah, Bastian Schweinsteiger in einem als Schauspieler, stelle ich mir wirklich schlimm vor. Ja, das wäre ein super Film. Also allein schon, also auch diese Kombination mit Matthias Schweighöfer wäre so ein richtig guter Film, glaube ich. Also auf jeden Fall. Ja. Wo kann man eine Filmförderung beantragen? Bei Amazon Prime oder bei Netflix oder beim Land Mecklenburg-Vorpommern. Da ja aber auch Ingo Zamperoni unseren Podcast hört und in den Medien sich auskennt. Wie der Franzose sagt. Sich auskennt. Ingo, kannst du das mal bitte für uns klar machen? Also wir fördern den Film, wir wollen nur Producer sein eigentlich. Nee, da müssen wir zahlen, Regie. Boah, ich glaube, Schweinsteiger ist halt sauteuer, oder? Ach, der hat doch jetzt nichts mehr zu tun, glaube ich, oder? Ja, aber teuer. Ich weiß nicht, der hat irgendwie 40 Millionen die Woche verdient. Wir haben ja eine Förderung. Wir sitzen dann auf so Stühlen rum und sagen dann so, hier, Schweini, kannst du mal bitte? Dann sagt er, ich werde mir gerne Schweini genannt. Und dann sagen wir halt so, ja, jetzt wirst du aber wieder Schweini genannt. Das ist dein Problem, du Loser. Und dann schlürfen wir mal in so einer, wir trinken dann immer aus so kleinen Wasserflaschen mit Strohhalm auf unserem Regie. Bambusstrohhalme natürlich. Natürlich. Natürlich. Mit Bambusstrohhalm oder mit so Papierstrohhelmensten. Wie ist der Plural von Strohhalm? Strohhelme Helm. Klingt ein, falsch. Zwei Helme. Weil Helme trägt man ja beim Motorradfahren zum Beispiel. Helm. Deswegen muss halt ein anderes Wort sein. Helm. Genau. Helmanten. Helm. Strohhalm, zwei Strohhelm. Genau. Ja. Klingt für mich logisch. Wir haben so viele Plurale geklärt dieses Jahr. Das Pluri Wahnsinn. Heißt das. Pluren. Pluren. Das Jahr der Pluren. Das ist doch was. So machen wir es. Ob dem Markt stehen die Pluren. So machen wir es. Das finde ich, ich habe jetzt noch einen Termin. Ich muss jetzt nämlich los. Ich habe nämlich ein Date. Du wolltest eigentlich noch Weihnachten reflektieren. Nee. Haben wir doch vorhin schon. Du hast irgendwie Stirb langsam geguckt. Ich habe ja gesagt, ich habe viel, genau. Ich habe Weihnachten mit dem Bundespräsidenten mir reingezogen an Heiligabend. Das war ziemlich geil. Sehr schön. Und noch eine Frage, weil auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ist natürlich wichtig, weil wir in der letzten Katzenwäsche hatten, hast du Ferrero Rocher oder hast du Toffifee bekommen? Die Wahrheit ist beides. Beides. Ja. Hast du die Rocher schön aus dem Papier rausgenommen und gestapelt? Nee, ich habe so CDs draus gemacht. Ah, schön. Ich hatte Rocher, Toffifee und Rothaus-Tannenzäpfle. Boah. Das war eigentlich das beste Aluminium-Weihnachten seit immer. Mehr Aluminium als in einem DeLorean geschenkt. Ja, hat. Und eine Wurst habe ich geschenkt gekriegt, die in Aluminium eingepackt war. Eine Alu-Wurst. Eine Alu-Wurst, ja. Ja, es war wirklich passt. Aluminium, jetzt wo du es sagst, ist mir jetzt vorher gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, es war sehr Aluminium geprägt, dieses Weihnachten. War ja auch ein Jahr der Aluhüte, das passt ja sehr gut. Ja, stimmt, ja. Wunderbar. Ich habe cool. Jetzt noch einen Termin mit meinen Mitspielern. Willst du wissen, wie die heißen? Mitspieler? Meine Mitspieler, ja. Ich spiele ein Online-Game. Und meine Mitspieler heißen Klöten-Kevin, Colonel Bechamel und Van Gogh. Schöne Namen, schöne Van Namen. Gogh mit F-U-N, Gogh. Lol. Lol, ja. Lol. Cool. Mit den drei spiele ich jetzt. Genau, war nicht die letzte Folge des Jahres. Wir schaffen vielleicht noch eine ganz knapp dieses Jahr. Wird eng. Ja, die nehmen wir wahrscheinlich dieses Jahr auf, aber an Neujahr kriegt ihr eine Folge von uns. Ja, stimmt. Ja. Genau. Wir machen, ich würde sagen, wir feiern Silvester gemeinsam. Ja. In diesem Format. Wir feiern rein. Fühlt euch gedrückt. Die Katzenwäsche, so lang war sie noch nie. Stimmt. Oh, wir sind über. Ja. Ja. Tschüss, war schön mit euch. Bis bald. Bis dann. Tschüssi, rutscht gut rein. Genau.